ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir machen weiter بإذن تعالى mit رياض الصالحين، und wir sind bei Kapitel 150. بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذا رياض الصالحين كابيتل 50. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الحديث 22 بعد 900 عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا رواه مسلم، وحديث معاذ رواه أبو داود والحاكم. إذن بارك الله فيكم، المحتضر هو الذي حضرته الملائكة لقبض روحه، يعني المحتضر هو الذي تحضره الملائكة لقبض روحه. وهذه الملائكة ترانا ولا نراها، ولكن لما تحضر هذه الملائكة عند قبض الروح يراها الإنسان. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا حضرت الملائكة، إما أن تكون ملائكة عذاب أو ملائكة رحمة، ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، ثم يأتي ملك الموت ويقبض روح الإنسان. فالذي يقول لا إله إلا الله قبل موته فالحمد لله رب العالمين، فبها ونعمت، وله الجنة إن شاء الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني لما يكون الإنسان في سكرات الموت يقال له لا إله إلا الله. طبعا هناك من يقول لا تكثر عليه، لا تكثر عليه، لا تقول له قل لا إله، قل لا إله الله، قل لا إله. هناك من يقول اذكر أمامه فقط لا إله الله وهو يذكرها. وأما هنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي قولوا لهم لا إله إلا الله، يعني يقولوا لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه أبي طالب قبل أن يموت، طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكن أبو طالب ما أراد أن يقول هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني أنا أكون لك حجيجا عند الله يوم القيامة، ولكن أبو طالب أبى ذلك. وطبعا من الإحسان إلى المسلم أن يذكر بلا إله إلا الله قبل موته حتى يقولها. فلو قال مثلا لا إله إلا الله ثم ذكر أشياء أخرى تعاد عليه لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. بعض الناس يظن أن التلقين، انتبه، التلقين ما معنى التلقين؟ أن يقال للإنسان قل كذا قل كذا قل كذا، هذا هو معنى التلقين. التلقين بعض الناس يظن أن التلقين يكون بعد الدفن، وهو الأصل أنه بدعة. يعني بعد الدفن يجلس رجل على رأس القبر وقل يا فلان اذكر العهد الذي كنت عليه في هذه الدنيا، الجنة حق، النار حق، كذا كذا كذا كذا، يقول هذا التلقين. بعض أهل العلم قال لا بأس به، ولكن الصحيح أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعل ذلك، ولا الصحابة رضي الله عليهم، ولا ثبت عن التابعين في مثل هذا الباب. فلذلك الأصل بارك الله فيكم أن يقال للميت، يعني للذي يكون على أبواب الموت، أن يقال له قول لا إله إلا الله. فلو قالها الحمد لله، ما قالها هذه بس يعني ما أدى الذي عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كان مسلم، أما إذا كان كافر فلا بأس أن يقال له قل لا إله إلا الله أو اشهد لا إله إلا الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الطفل اليهودي الغلام. فإذا فعل الحمد لله، أما إذا لم يفعل ذلك وكان ومات على الكفر فقد مات على الكفر، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دي Unterweisung da Sterbenden La ilaha illallah zu sprechen, Kapitel 150. Und zwar Muaz, Ridwanullah alayhi. Muaz, Ridwanullah alayhi, berichtete, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt: Ein Sterbender, dessen letzte Worte La ilaha illallah sind, wird ins Paradies kommen. Das ist bei Abu Dawud und Al-Hakim. Abu Dawud und Al-Hakim. Das Hadith bei mir 922, bei euch in diesem, hier in dieser Übersetzung, das 917. 917. Abu Sa'id al-Khudri. أبو سعيد الخدري رضي الله عليه أتى بذكتك تستبوفيت صلى الله عليه وعلى الله وسلم زاكت فأنلست أيغ شتغبندن لا إله إلا الله تزاقن تسس باي مسلم باي مسلم فأنلست أيغ شتغبندن لا إله إلا الله تزاقن Es war, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, es geht um das Wort des Tauhides, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer sein letztes Wort La ilaha illallah ist, dann wird ins Paradies kommen. Deshalb ist es eine der besten Taten, wenn man am Ende seines Lebens das sagt. Und zwar, Barakallahu fikum, das geht darum, wenn jemand im Sterben liegt, wenn jemand im Sterben liegt, dann kommen die Engel zu dieser Person. Und diese Person kann die Engel dann sehen. Das wird im normalen Fall. Jetzt, wir sehen keine Engel, aber die Engel können uns sehen. Aber wenn man im Sterben liegt, dann sieht man die Engel. Und die Engel sind zwei Gruppen. Entweder Barmherzigkeit oder Strafe. Oder Engel, die eine Person in die Hölle bringen oder eine Person ins Paradies bringen. Die Person sieht die Engel dann. Zum Beispiel ist die Person von den Gläubigen, dann kommen die Engel der Barmherzigkeit zu dieser Person. die Person von der Leuten der Hölle, dann kommen Engel der Strafe zu dieser Person. Und diese Person in diesem Fall sieht die Engel. Das wird im normalen Fall nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Das bedeutet, heute ist dein Sehkraft so stark, dass du diese Engel siehst. Aber im normalen Fall kannst du die nicht sehen. Dann die Person, was passiert mit der Person? Natürlich, die Person bekommt so wie einen Schock. Weil man etwas sieht, was man früher nicht gesehen hat. Und dann kommt der Engel des Todes und der entnimmt die Seele der Person. Jetzt hier, was passiert, Barakallahu fikum? Das letzte Wort, was die Person sagt, ist sehr wichtig und maßgebend, wenn man La ilaha illallah sagt. Deshalb, aufgrund dessen, sollte man den Verstorbenen sagen, sprich La ilaha illallah. Einige Gelehrten sagen, man sagt nicht sprich, sondern man sagt vor ihm nur La ilaha illallah und der Sterbende versteht das und er sagt das. Aber andere sagen, doch, man sagt das. Und die haben einen Beweis, klaren Beweis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinem Onkel Abu Talib, oh mein Onkel, sag La ilaha illallah, ein Wort. Damit ich für dich Fürsprache leisten kann bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Abu Talib hat das nicht gesagt. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib wird in der sozusagen sanften Stufe, wenn wir sagen sanft, der Hölle sein. Er wird in einem Feuer getan, was bis zu seinen Knöchel reicht. Sein Gehirn wird davon kochen. Möge Allah uns bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, dass bei Bukhari Muslim, wäre ich nicht oder hätte ich für ihn keine Fürsprache geleistet, könnte er in der schlimmsten Stufe der Hölle sein. Abu Talib, der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sag La ilaha illallah. Der hat nicht nur La ilaha illallah gesagt, sondern sag La ilaha illallah. Und man kann das auch bei einem Kafir machen. Der Prophet hat das zu dem Jungen, was wir auch gelernt haben, zu den Jungen von den Juden, der Prophet sagte ihm, sag La ilaha illallah, der Junge hat seinen Vater angeschaut, der Vater sagte, tu was Abul Qasim dir sagt, und er hat das gemacht. Und er hat La ilaha illallah gesagt, dass der Prophet ist weitergegangen. Dann hat er gehört, dass die Leute weinen, weil dieser Junge starb. Und deshalb, sunnah-mäßig ist, dass man den Verstorbenen oder den im Sterben Liegenden sagt, sprich La ilaha illallah, wenn diese Person das. Und das ist Laqinu. Laqinu bedeutet Unterweisung zu sprechen. Unterweisung zu sprechen. Einige haben davon verstanden, dass sie kommen zu dem Grab, wenn der Verstorbene hier ist und das Grab ist so, dann der Kopf der Verstorbenen ist da, dann kommt einer und der sitzt hier und was sagt er? Der spricht zu ihm. Du Sohn von der Frau so, sprich das und sowas und vergiss nicht und das nennen sie Talqin. Talqin. Talqin ist wie Briefen in Deutsch, das wird, dass man jemanden brieft, indem man ihm gesagt hat, was man zu sagen hat. Diese Talqin normalerweise bedeutet, einem Sterbenden zu unterweisen, La ilaha illallah zu sagen. Zu sagen. Aber, Barakallahu fikum, das heißt nicht, dass man am Grab einer Person das macht. Das ist eigentlich eine Bedarf. Sagen wir, aber es gibt einige Gelehrten, die das gesagt haben. Ja, auch wenn. Die haben ein Hadith so verstanden, Laqinu mautakum la ilaha illallah, als ob das so wäre, dass es nach dem Tod ist. Aber das ist nicht der Fall. weil weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Sahaba sowas getan haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسهم إلا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث عند مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذن قال لهم لا تدعوا على أنفسكم، أولا لا تدعوا على أنفسكم بالشر، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ليش؟ لأن الملائكة تؤمن، فالإنسان ما يدعو على نفسه بشر، لا يدعو على نفسه أو على غيره، طبعا على غيره على حسب، ولكن عموما يدعو على، إذا دعا فيدعو لنفسه بالخير وليس بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة هذا الدعاء، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، اغفر له ذنوبه، ارفع درجته في الجنة لأن أهل الجنة مهتدون، افسح له في قبره يعني وسع له فيه، نور له فيه لأن القبر مظلم، خلفه في عقبه أي كن خليفة له في ذريته يعني احفظه، احفظ له ذريته. و إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له صلوات ربي وسلامه عليه. والإنسان بارك الله فيكم في حال المصيبة لا يدعو على نفسه، وإذا خرجت الروح هنا فإنه ماذا يفعل؟ يغمض له عينيه إذا استطاع. والدليل على أن الموت يكون هنا في هذا الحديث، أن الموت يكون إذا خرجت الروح من الجسد، إذا خرجت الروح من الجسد، ولا بأس أن يدعى للميت إذا مات بهذا الدعاء أو بغيره أو بغيره. طبعا ما معنى هنا في الحديث قالت أم سلمة رضي الله عليه قالت وقد شق بصره، شق بصره يعني اتسع وانفتح، سبحان الله، هذا بؤبؤ العين إذا مات الإنسان يتوسع خلاص، يصير واسع هكذا ما عاد، وإذا وضع عليه ضوء ما يتصغر خلاص يبقى، فيعلم أن الإنسان قد مات خلاص. فذاك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال إن الروح إذا قبض، انتبه، قبض تبعه البصر يعني خلاص البصر يذهب، وأغلق أغمضه أي أغمض عينيه النبي صلى الله عليه وسلم. والناس لما سمعت ماذا فعلت؟ طاجت يعني صار كلام كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تفعلوا، لا تفعلوا، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فينتبه الإنسان في حال مصيبة ما يفعل مثل هذا. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث كابتل 151 und zwar was man nach dem Schließen der Augen des Toten sagt. Und zwar Umm Salama, radhiallahu alayha, berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam zu Abu Salama, als er gerade verstarb und seine Augen starr wurden. Er schloss sie und sagte: Wenn der Mensch stirbt, so folgt der Blick der Seele. Da klagten einige seiner Angehörigen. Daraufhin sagte er zu ihnen: Er bittet nur das Gute für euch, denn die Engel sagen zu euren Gebeten Amen. Dann bat der Prophet sallam: O Allah, vergib uns und ihm, O Herr der Welten, und mache sein Grab weit und helfe ihm. Ja, und wo bleiben die anderen? Natürlich, hier, das ist eine kurze, der hat das nur kurz hier erwähnt, aber es gibt noch Bittgebet. Der Prophet sallam sagte: Macht kein Bittgebet gegen euch selbst oder macht kein Bittgebet außer mit Gutem, und weil die Engel sagen Amin, wenn ihr was sagt. Und dann sagt er: O Allah, verzeihe und vergib Abu Salama. Warfa darajatahu fil Mahdiyin. Und lass deine Rangstufe in den gerecht oder rechtgeleiteten sein, also im Paradies. وخلفه في عقبه في الغابرين. Das wird in seiner Nachkommenschaft, O Allah, sollst du sie betreuen, sollst du sie, sage ich jetzt, beschützen. واغفر لنا وله يا رب العالمين. Und verzeih uns und ihm, O Herr aller Welten, und mach sein Grab weit und lass ihn, das wird, lass hell sein, das wird das Grab. Das ist bei Muslim überliefert. Barakallahu fikum, sagum achen. Das Hadith 924. Und zwar Subhanallah. Erstmal, das ist etwas Schönes, was hier erwähnt worden ist. Und zwar, Barakallahu fikum, der Prophet sallam kam rein. Abu Salam, radhuallahu alayhi, war schon gestorben. Was steht hier im Hadith? وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ. Das heißt, seine Augen waren starr geworden, oder seine Pupillen hier, Barakallahu fikum, die waren dann groß, vergrößert. Und ihr merkt, wenn jemand stirbt, was machen die Ärzte bei ihm? Die holen sofort so eine Taschenlampe und die tun das auf die Augen. Damit sie sehen, ob klein oder groß. Und deshalb, das ist die Sache. Das bedeutet, sie bleiben groß und die Augen werden starr. Und das ist genau, was der Prophet gesagt hat. Wenn die Seele den Körper verlässt oder wenn die Seele entnommen wird, danach sind die Augen in diesem Zusammenhang. Und der Prophet hat die Augen zugemacht. Deshalb, wenn jemand stirbt, und du bist dabei zum Beispiel, dann machst du die Augen zu von der Person, weil die noch zugehen. Weil später, das ist schwer, dass sie zugehen. Dann machen wir die Augen zu. Und das ist der Beweis hier für uns Muslime, dass das Sterben nur mit dieser Sache festzustellen ist, dass die Seele den Körper verlassen hat. Alles andere können wir das nicht bestätigen als Tod. Oder als Sterben für uns Muslim. Dann, Barakallahu fikum, als der Prophet sallam das erzählte, dass Abu Salama starb, dann haben manche Leute geklagt von seiner Familie. Und die haben bei ihnen, als sie geklagt haben, die haben gegen sich Bittgebet gemacht, indem sie gesagt haben: Möge Allah uns sterben lassen, dass wir diesen Tag nicht erleben. Möge Allah, dann sagte der Prophet: Macht sowas nicht. Macht kein Bittgebete außer mit Gutem, weil die Engel sagen Amen. Und deshalb, wenn eine Person bei so einer bei Problemen, dass man gegen sich selbst Bittgebet macht, da weiß man nicht, vielleicht jetzt akzeptiert Allah. Und die Engel sagen Amen. Deshalb, man sollte das nicht machen. Barakallahu fikum, sagt machen. Dann hat der Prophet sallam Bittgebet gemacht. Allahummaghfir li Abi Salam. Das möge Allah ihm verzeihen, was er von Sünden gemacht hat. Warfa darajatahu fil Mahdiyin. Seine Rangstufe sollte in den Rechtgeleiteten sein. Wer sind die, sage ich jetzt, Rechtgeleiteten? Die sind die Leute, die ins Paradies kommen. Ukhlufu fi aqibihi fil Ghabirin. Das bedeutet, in seiner Nachkommenschaft, Allah sollte der Khalif sein für seine Nachkommenschaft, der soll sie betreuen, der Allah subhanahu wa ta'ala soll sie beschützen und so weiter. Und verzeih uns und ihm, und sein Grab soll weit sein und hell. Weil Barakallahu fikum, das Grab ist normalerweise eng und das ist dort dunkel. Deshalb hat der Prophet sallam dieses Bittgebet. Der Prophet sallam hat Bittgebet erstmal für das Grableben gemacht, für den letzten Tag gemacht, und er hat sich selber auch nicht vergessen. Und das ist wichtig, dass man diese drei Möglichkeiten hat: für Leben, nach dem Leben und für den letzten Tag. Da macht man dieses Bittgebet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Wir stoppen hier, bi'izni ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu, weil wenn wir mit dem nächsten, wenn wir anfangen, das geht sehr lang. Und deshalb stoppen wir hier. Heute ist 17. Heute ist 17. 17.3. 15.300.